verpassen sie mir einen Tritt. Wir sind wie gute Bekannte, Staatsanwalt und Mist. Seitdem ich meine Meinung sage, jagt er mich. Das macht doch nichts. Sie tun doch ihre Pflicht. Ihnen in den Schuss. Sonst sind sie bald arbeitslos. Wir sind wie gute Bekannte, der Staatsanwalt und ich. Seitdem ich meine Meinung sage, jagt er mich. Einmal doch. Zum letzten Mal in diesem Jahr. Nehmen Sie alles mit. Verpassen Sie mir einen Tritt. Wir sind wie gute Bekannte. Der Staat.